Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drummer 125, ein kleines Jubiläum schon wieder, Thomas. Ja, das ist ja ein Ding. Bonjour, Armbanduhr. Ja. Ja, da sind wir wieder. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt wieder mit meinem Lieblingssegment an. Sag mal, warum hast du denn von letzter Woche nur den ersten Teil ins iTunes gestellt? Nee, habe ich nicht. Das mache ich ja sowieso nicht, das macht iTunes ja dann automatisch durch die Blog-Einträge. Ich denke, das liegt daran, dass ich zwei Links in einen Blog-Eintrag gepackt habe. Ja, das geht ja auch nicht. Ich hätte zwei Blog-Einträge ausmachen. Naja, also das mache ich ja nicht. Tja. Hast du das auch festgestellt oder lädst du die gar nicht bei iTunes runter? Ich habe das vorhin festgestellt, als ich mal aus Quatsch geguckt habe. Ich hatte sowas schon fast vermutet. Naja, kann man nichts machen. Also an alle iTunes-Hörer musst du jetzt sagen, dass es zu diesem ersten Teil tatsächlich auch einen zweiten Teil gibt, der aber im iTunes verschollen ist. Und auf welche Webseite müssen die denn gehen, um sich das runterladen zu können? Wrestlingblog.wordpress.com. Diese Website ist auch wirklich, also wenn man mal die Eigenschaften dieser Datei anguckt, ich habe ungefähr 5-mal angegeben, diese Adresse, also eigentlich dürfte das gefunden werden ohne Probleme. Ja. Wir haben ja keine blöden Hörer, wir haben ja alles super schlaue Hörer. So. Mein Lieblingssegment. Alle persönlich? Was? Kennst du die denn alle persönlich? Aber natürlich. Ach so, Alter, das ist ja gut. Mein Lieblingssegment der Woche, das Match der Woche, ein Klassiker. Thomas hat letzte Woche für diese Woche vorgeschlagen, ein Hell in a Cell Match. Wir hatten letzte Woche von mir vorgeschlagen ein Steel Cage. Diese Woche haben wir jetzt ein Hell in a Cell Match und zwar aus dem Jahre 2002 von einer No Mercy. Ein Pay-Per-View, der es bis heute auch nicht mehr überlebt hat. Vom Namen her, aber im Prinzip gibt es den nur noch, aber der wurde halt umbenannt. Naja, ich glaube, anstelle von No Mercy gibt es jetzt gar nichts. Ne, Breaking Wilds oder irgend so ein Bullshit wahrscheinlich. Ich meine, das wäre einer, der dann umbenannt worden ist. Ich glaube, das war keiner, den sie gestrichen haben. Nö, irgend so ein Blöder. Aber es sind ja fast alle umbenannt. Oder es sind ja sehr viele, sagen wir es mal so. Es sind ja sehr viele umbenannt worden. Naja, auf jeden Fall Hell in a Cell. Aber Armageddon gibt es auch nicht mehr. Nee, das ist richtig. Der wurde aber auch wirklich ganz gestrichen. Den gibt es gar nicht. Bad Blood gibt es auch nicht mehr. Welchen? Bad Blood. Nee, den gab es allerdings 2004 zum letzten Mal. Also der ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und Armageddon gibt es auch nicht mehr. Nein, Thomas. Armageddon gibt es auch nicht mehr. Tabo Tuesday bzw. Cyber Sunday gibt's auch nicht mehr. Unforgiven gibt es auch nicht mehr. Judgment Day gibt es auch nicht mehr. Great American Bash gibt es auch nicht mehr. Ja, da kannst du mal sehen. Backlash. Gibt es Backlash noch? Nein. Backlash gibt's auch nicht mehr, oder? Obwohl, oder? Ja, weiß ich nicht. Vengeance gibt's auch nicht mehr. Nach WrestleMania, der erste ist doch immer noch Backlash, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Aber Vengeance gibt es auch nicht mehr. No Way Out gibt es auch nicht mehr. Und bei dem Pay-Per-View No Mercy 2002, da gab es auch Ric Flair gegen RVD. Aha. Aber das haben wir ja nicht geguckt. Nee, das habe ich auch nicht hier vorne. Naja, auf jeden Fall Undertaker gegen Brock Lesnar um den WWE Champion-Titel Gürtel in einem Hell in a Cell Match. Thomas, kannst du uns da irgendwas zu der Vorgeschichte sagen? Ich habe nur dieses Zusammenfassungsvideo vor dem Match gesehen. Und du wahrscheinlich auch? Also der Titelträger war Brock Lesnar und das Ganze war das Main-Event-Programm von SmackDown. Das war zu Zeiten, als SmackDown noch richtig gut war. Brock Lesnar war der Bösewicht. Der hat als Manager noch Paul Heyman gehabt. Ich weiß nicht, ob in der Zeit auch Paul Heyman der Booker war. Jedenfalls die Stephanie McMahon, die war da irgendwie General Manager oder wie man das damals nannte, von SmackDown. Und die Vorgeschichte, ja, Brock Lesnar hatte den Titel, Undertaker wollte den haben und Brock Lesnar hat dem halt in den Backstage-Bereich einmal so angegriffen, dass er... Ja, er hatte da, glaube ich, so eine Gasflasche oder irgendwie sowas und hat dem da ordentlich mit auf die Hände geschlagen, sodass sie dann gebrochen war, die Hand, und Stephanie McMahon hat das dann... Die Hand war gebrochen und dann auch so mit so einem leichten eingegibt. Ja, und Stephanie hat dann gesagt, dass er trotzdem antreten wird bei No Mercy und das Ganze wird dann Hell in a Cell Match und er wird den Gips dann auch tragen dürfen. Mhm. Ja. Und Hell in a Cell wurde dann auch noch so dargestellt, dass das ja das Match für den Undertaker ist, wo er immer groß gewonnen hat und das wurde so ein bisschen so dargestellt, da wird Brock Lesnar dann richtig Schwierigkeiten bekommen. Ja. Ja, Zu der Zeit hatte Undertaker ja noch dieses Rocker-Gimmick. Ja, der Biker. Ja, genau. Da war er allerdings schon wieder, muss man sagen, auf dem Wege der Besserung. Er hat ja eine Zeit, als er dieses Biker-Image gehabt hat, war er wohl wirklich nicht besonders motiviert. Und dann hat man auch gemerkt, dass er gut an Gewicht zugelegt hat. Und da kann ich mich an ein Match erinnern, da hat er so ein ganz komisches, irgendwie mit so einem Leopardenmuster, so komische Klamotten angehabt, wo man dann auch richtig gesehen hat, dass er richtig dick geworden ist. Und hier war er auch immer noch ein bisschen außer Form, ein bisschen dick, aber es wurde langsam besser und im Prinzip mit seinen schwarzen Klamotten sah er schon wieder dem normalen Undertaker eher ähnlicher, hatte nur halt diese kurzen Haare und dieses komische Tuch da. Ja, kam auch nicht auf dem Motorrad raus. Ich weiß nicht, ob die Zeit dann schon wieder vorbei war. Hat man bei dem kleinen Pay-Per-View wohl nicht genug Geld gehabt oder war die Halle zu klein, ich weiß es nicht. Ja, das glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob man das immer gemacht hat. Vielleicht war die Zeit da halt auch schon wieder vorbei. Naja, Hast du eigentlich noch, wann er wieder als Undertaker zurückgekommen ist? War das WrestleMania 20? Das kann ich dir nicht sagen. 20, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Doch wohl. So. Ja, ein, Richtig, bei WrestleMania 19, da war ja noch der Biker, da war doch Limp Bizkit, haben noch da im Ring live gespielt. Genau. Rollin gespielt. Korrekt. Das war sehr gut. Da muss das bei WrestleMania 20 gewesen sein, wie er zurückgekommen ist. Das kann sein. Kann natürlich auch vorher schon gewesen sein bei irgendeinem Weekly Pay-Per-View etc. Nee, das weiß ich noch, dass das beim WrestleMania groß angekündigt wurde. Die so ähnlich wie jetzt auch wieder die Rückkehr vom Undertaker in diesen Vignetten angekündigt wird. Achso, okay. So, dann, Brock Lesnar, der ist ja jetzt bei UFC, der ist ja relativ kräftiger Typ. Ja, was heißt relativ? Es gibt auf jeden Fall in diesem Match wirklich ziemlich viele Powerbombs gegen den Cage, gegen den Käfig. Es ist wirklich, also ich habe außer diesem Match, kann ich mich an kein Match erinnern, wo sich zwei Leute so sehr gegenseitig gegen diesen Käfig schlagen mit so viel Wucht. Ja, und dann... Es gab wirklich, also die haben sich dagegen gehämmert mit dem Kopf und mit Power-Moves und dann aus dem Ring dagegen geflogen und es war schon recht hart. Einmal ist Undertaker zwischen dem obersten und dem mittleren Seil aus dem Ring nach draußen in Richtung Brock Lesnar gesprungen und dabei mit dem Kopf ziemlich gegen den Käfig. Ja genau, diesen Sprung, den er immer macht, aber dann halt etwas kürzer gehalten. Brock Lesnar bekommt, weil er vom Undertaker anfangs immer wieder gegen den Käfig geschlagen wird, auch recht schnell eine ordentliche blutige Wunde am Kopf. Mhm. Toll auch immer, wie... Heyman dann da am Ring steht und lautstark ruft. Ja, das war fast ein bisschen zu laut. Ja, war schon sehr interessant. Das passt natürlich zu seinem Charakter und er soll ja ein bisschen laut und nervig sein. Ja, und als Taker und Lesnar da in der Ecke waren, wo er dann auch stand, da hat er dann so die Hand durch das Gitter gehalten und wollte da wohl also ein bisschen was für Brock Lesnar ausrichten und der Taker hat sich dann die Hand nicht genommen, sondern Heyman erstmal weggekickt. Später hat er nochmal die Krawatte von ihm genommen und die immer so nach vorne und nach hinten gezogen, damit er so gegen dieses Gitter geschlagen wird. Und dann kam Brock Lesnar angelaufen, Undertaker zur Seite und Brock Lesnar hat den Paul Heyman da weggeschubst und blutete dann auch stark, der Paul Heyman, am ganzen Gesicht und lag während des weiteren Matches da dann auch mehr oder weniger immer neben dem Käfig. Oder hat sich da hin und wieder mal ein bisschen hochgezogen. Ja. Und auf jeden Fall eine ordentliche blutige Wunde am Kopf. Waren dann alle drei blutig. Ja, genau. Wobei sich das bei Brock Lesnar fast schon wieder etwas gelegt hatte. Ja, klar, das war ja auch schon ziemlich zu Anfang des Matches und dafür wurde das dann ganz, ganz schlimm beim Undertaker. Aber die Geschichte des Matches, muss man erzählen, war tatsächlich, dass Brock Lesnar halt versucht hat, die verletzte Hand von dem Undertaker weiter zu verletzen. Ja, genau, da kommen wir zu. Und zwar hat Paul Heyman da diesen Verband und den Arm da von dem Undertaker so festgehalten und Brock Lesnar hat da immer Stuhlschläge gegen ausgeführt und konnte dann diesen Gips da noch runterziehen. Das waren mal ausnahmsweise Stuhlschläge, die Sinn gemacht haben und die auch recht ungefährlich waren. Ja, genau. Ja, Stuhlschläge zum Kopf gab es in diesem Match nicht. Es gab was anderes zum Kopf, was recht fies war. Und zwar die Ringtreppe. Die hat Undertaker meiner Meinung nach an einer Stelle ziemlich stark am Kopf abbekommen. Könnte getäuscht haben, aber ich habe das mehrmals gesehen, die Zehen. Ich meine, dass es recht stark zum Kopf ging. Also ich weiß, dass er die Hände hochgenommen hat, ob er damit alles von dieser großen Treppe abgewehrt hat, habe ich jetzt nicht so genau gesehen. Ja, und dann blutet der Undertaker auch ziemlich, ziemlich stark. Sogar nochmal um einiges stärker, also das Blut, das tropft ihm da richtig runter. Also das war ziemlich fies, da hat er wohl ein bisschen zu stark geblutet. Ich weiß nicht, ob er das wirklich wollte. Das sah so ein bisschen aus wie bei 2004, kann ich mich erinnern, gab es mal so ein Match mit Eddie Guerrero, da war das auch ungefähr so schlimm. Das war ja dann so schlimm, dass Eddie Guerrero direkt nach dem Match ins Krankenhaus bringen mussten, weil er zu viel Blut verloren hat und das nicht gut für seinen Kreislauf natürlich ist. Der war beim Undertaker hier auch. Also das ganze Gesicht war am Ende des Matches wirklich rot und er musste dann auch ein paar Mal da sich das Blut aus den Augen wischen, dass er überhaupt noch was sehen konnte. Also das war schon ziemlich fies. Aber man weiß nicht, ob er sich da im Eifer des Gefechts vielleicht eine zu große Wunde zugeschnitten hat. Man weiß es nicht. Kann ja passieren, ne? Das ist ja. Ist ja nicht so ganz einfach. Du im letzten Moment, wenn du da sitzt, dann musst du ja so ein bisschen dich da überwinden und dann verlierst du natürlich so ein bisschen auch die Kontrolle. Ja, nette Unterhaltung. Die Mama wollte mir an der Stelle nicht glauben, dass es doch echtes Blut ist. Ehrlich nicht? Nee, sie meinte, ach, das ist doch Quatsch, das sind doch alle nur, das kann nicht sein. Und hat sie dir erklärt, wie sie das dann hätten machen sollen? Also mit unechtem Blut, was sie sich da dann hinschmieren und all diese Hülsen und sowas. Aber, naja, wenn sie denn meint. Du hast ja das erklärt, wie das mit dem Blading funktioniert, oder? Ich habe gesagt, wie die das machen, aber sie wollte mir das nicht glauben. Und hast du ihr das auch mal vorgeführt? Nein, natürlich nicht. Hättest du ja machen können. Also liebe Kinder, alle einfach dann zu Hause nachmachen. Ja. So, Großteil des Matches wird auch außerhalb des Rings geführt, ne? Also es ist wirklich, kein Match, das ist mehr Brawl, mehr Schlacht, mehr hin und her. So ein Match hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit, auch bei Hell in a Cell zwischen Randy Orton und Sheamus. Das ging auch so in die Richtung, wenn da jetzt noch so diese Menge an Blut dabei gewesen wäre, dann könnte das Match durchaus mit diesem verglichen werden, auch so qualitativ. Kann ich mich jetzt nicht so gut erinnern wie an dieses Match. Nö. Also klar, natürlich waren jetzt nicht furchtbar viel Suplex und sonstige Geschichten, aber es waren schon auch ein paar Moves, zum Beispiel, wo der Undertaker dann mal auf der Ringkante diesen Polster saß und dann Brock Lesnar quasi mit den Händen oben am Gitter war und dann so schwungmäßig auf ihn eingetreten ist. Also da waren schon auch athletische Geschichten bei, aber es stimmt schon, das meiste war Brawling. Ja, es gab ja auch noch diesen einen Elbow-Drop vom Ringseil auf Brock Lesnar zum Beispiel. Nett auch die eine Szene, wo dann der eine Tropfen Blut auf die Kameralinse tropfte und man dann von der anderen Sichtweise aus sehen konnte, wie der Kameramann das da wegwischte. Ja. Nett, naja, nett. So, am Ende kann dann Undertaker den Chokeslam zeigen, bringt aber nur den Two-Count. Brock Lesnar versucht sich dann nochmal mit dem Last Ride von Undertaker selber. Undertaker selber kann dann allerdings später selber den Last Ride durchziehen. Bei dem Cover legt Brock Lesnar dann die Hand auf das Seil. Genau, da ist er zu nah an der Ringseite. Ja, genau. Da dachte man erst, naja, das Bein ist ja unter der Ringkante. Da hat aber Undertaker das Bein angezogen während des Covers. Das war also ganz clever. Und dann hat Brock Lesnar noch die Hand unten ans Seil gekriegt. Ja, es hätte zählen können. War spannend gemacht, ja. Und die Endsequenz, Undertaker will den Tombstone zeigen, aber Brock Lesnar lässt sich dann so nach hinten fallen, sodass er dann den Undertaker erstmal selber an diesem Tombstone-Griff hat und ihn dann hochwuchtet zum F5 und das ist dann der 3-Count. Und das war natürlich ein sensationeller Move, wie er ihn dann, Undertaker ist ja nun wirklich auch ein großer und schwerer Wrestler, wie er ihn dann so wirklich wie so ein Gewichtheber dann auf seine Schultern da hochgeschubst hat, weil er hat ihn ja nicht zwischendurch abgesetzt und da hat man schon gesehen, was der Brock Lesnar tatsächlich, und das sieht man ja auch bei den UFC-Kämpfen, für Kräfte hat. Ja, es gab auch mal, ich glaube, das war bei Armageddon 2004 oder irgendwann mal gab es auf jeden Fall auch mal einen sehr spektakulären F5 gegen Matt Morgan, und Matt Morgan ist ja sehr, sehr groß und sehr, sehr kräftig auch. Das, ja. 27 Minuten und 19 Sekunden hat das Ganze gedauert. Also eigentlich, finde ich, war das die perfekte Länge für so ein Hell in a Cell Match. Ja. 4 Sterne von mir. Bitte? 4 Sterne von mir bekommt das Match. Oh, ich gebe dem 4,5 Sterne. Ja, ich gebe 4. Fand ich sehr gut. Das ist ein schönes Match gewesen. Gibt ja 1,5 Sterne. Man muss noch mal ganz kurz zum Ende was sagen. Ja, mach das. Zum Ende. Das ist auch einer der Gründe, weshalb sich der Undertaker und Brock Lesnar wohl auch im wirklichen Leben nicht so gut verstehen. Am Ende wurde auch noch mal dann durfte Brock Lesnar noch mal richtig feiern. Dann konnte er noch mal mit dem Gürtel, den er verteidigt hat, oben auf den Käfig klettern und hat dann da den Gürtel hochgehalten. Also das sah dann sehr, sehr spektakulär aus. Das war bei mir gar nicht mehr drauf. Also, er ist dann wirklich, als er rausgegangen ist, ist er noch einmal umgedreht. Dann hat er sich den Gürtel so um den Hals gelegt. Der Gürtel war schon zugeknöpft, dass er nicht runterfällt. Und dann ist er sehr athletisch da hochgeklettert. Ich glaube, so schnell habe ich da noch nie jemanden oben auf den Käfig klettern sehen. Und dann hat er dann oben den Gürtel genommen und in die Höhe gehalten. Und dann die Kamera erst von ganz weitem, was sehr beeindruckend war, die dann langsam auf ihn rangezoomt ist. Und dann haben die Kommentatoren noch gesagt, ich glaube, das war bevor er hochgeklettert ist, jetzt hat er die dritte Legende schon besiegt. Erst Hulk Hogan, dann The Rock bei SummerSlam und jetzt noch den Undertaker. Wer soll diesen Champions stoppen? Und der Undertaker ist wohl ziemlich sauer, weil er ja sehr stark darauf achtet, dass er möglichst wenig verliert. Dass er Brock Lesnar so hat gewinnen lassen und dass Brock Lesnar, weil sie ja wirklich Brock Lesnar zum neuen Superstar da machen wollten, dass Brock Lesnar dann abgehauen ist. Das hat ihn wohl ziemlich geärgert. Aha. Tja. Kann man nichts machen. Dann, wie gesagt, im letzten Jahr diese Diskussion oder diese Szene da bei UFC und ja, genau. Die Vermutung, dass Brock Lesnar vielleicht bei WrestleMania irgendwie einen Gastauftritt hat. Was ja wohl nicht kommen wird. Nee, sieht nicht wirklich so aus. So, das war ein sehr gutes Match gewählt von dir und jetzt kommt das Match, das ich für die nächste Woche gewählt habe. Oder muss ich mir ja was aufschreiben, ja. So, das geht ein wenig weiter in die Vergangenheit zurück. Und netterweise ist das schon wieder ein Match mit einem Käfig, ein Steel Cage Match diesmal. Mhm. Und zwar vom SummerSlam 1994 um den WWE Champion Titel Bret Hart gegen Owen Hart. Oh, das kenne ich. 1995? 94. 94. Bret Hart gegen Owen Hart um den WWE Championship-Titelgürtel. Ein Steel Cage Match. Muss ich mal gucken, ob ich das hier auf DVD habe. Muss ich mal gucken. Das so. Könnte auch der Bret Hart DVD sein, ne? Das kann sein, ja. Das ist gut möglich. Das ist In Your House, was ich hier habe. Ich hab's in der Tackle Classic. Dann habe ich 98, 99 SummerSlam. Was habe ich hier denn? Ach, bei den Tackle Classics. In Your House, Royal Rumble. The Ring, SummerSlam. Das ist ja blöd. Ich habe 92 und 93 und 96 und 97. Tja. Aber das ist doch bestimmt auch auf Wrestling's Most Incredible Steel Cages drauf. Ja, das könnte gut sein, das könnte gut ich sein. Ich weiß nicht, ob das dann voller Länge drauf ist. Ja, das könnte auf jeden Fall gut hinpassen. Die haben, glaube ich, auf der DVD gekürzt, aber nützt nichts. Ist sogar mit Sternchen markiert, Matches shown in their entirety. Also das ist auf Wrestling's Most Incredible Steel Cage Matches drauf. Ja, das ist doch schön, dann können wir das ja nehmen. Bret Hart gegen Owen Hart, ja. Ja, also nächste Woche Steel Cage Match vom SummerSlam 94 zwischen Owen und Bret Hart um den WWE Champion-Titelgürtel. Da kann man sich dann nächste Woche drauf freuen. Das ist ein gutes Match. Da könnte ich jetzt fast schon was zu sagen, obwohl ich es noch nicht wieder gesehen habe. Ja, lass mal. Ich muss mir das erst mal angucken. Ich habe das bisher erst einmal gesehen. Da gibt es nämlich Stellen, so mit... Nee, erzähle ich dann noch nicht. Nee, das kommt nächste Woche. Das ist ja gut, dass wir mal ein 5-Sterne-Match nächste Woche besprechen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Mal sehen. Ich hab's erst einmal gesehen. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Ich kenne so ein paar... Weil nächste Woche habe ich sehr viel bei der Arbeit zu tun. Wenn ich es nicht schaffe, das zu gucken, ist kein Problem, weil da kann ich trotzdem drüber sprechen. Ja, dann habe ich das doch gut ausgesucht. Ja. So, dann gab's diese... Und ich werde schon mal zur Ankündigung. Und ich werde für die nächste Woche mal ein Nicht-Gimmick-Match aussuchen. Ach, Halleluja. Wir sind ein bisschen zu Gimmick-lastig, glaube ich. Ja, ich hatte das... Mir fiel das jetzt gerade erst auf, als ich nochmal auf dem Rücken der DVD geguckt habe. Ach, das ist ja schon wieder ein Steel Cage Match. Das, naja. So ein bisschen hat das einen TNA-Geruch. Ja, nach nächster Woche ist es dann auch gut mit Gimmicks, also dann müssen wir wirklich mal ein bisschen was anderes hier raussuchen. Es gibt ja so viele Genau. schöne andere Sachen noch. Genau, vielleicht werde ich für nächste Woche mal irgendein WCW-Match raussuchen. Ja, muss nur dran denken, dass ich das auch irgendwo haben muss. Dann wird es ja sehr, sehr schwierig, überhaupt was zu finden, was kein Gimmick-Match ist. So, dann gab es diese Woche natürlich auch wieder Raw SmackDown. Hast du SmackDown diese Woche wahrhaftig mal gesehen? Ich habe beide Sendungen gesehen, kann mich aber nicht mal an furchtbar viel erinnern. Nee, kenne ich. Kein Problem. So, Raw von. Ich habe mir auch keine Notizen gemacht. Also nee, ich du auch musst nicht. Erzählen, was passiert ist und ich kann dann kommentieren und. Nee, ich habe auch keine Notizen, das können wir ja alles, das ist ja alles. Wie gewohnt. Raw vom 7. Februar 2011 aus dem Bradley Center in Milwaukee, Wisconsin. Nicht Green Bay. So, es beginnt mit Vince. Bist du dir da sicher? Frag da mal lieber Artus. Ja. Nee, der hat zu viel gefeiert, du. Das könnte sein, dass es ihm so ähnlich ging wie Udo Lindenberg gestern. Dann gesehen. Vince McMahon kommt zum Anfang raus. Ich sag mal, hast du Wetten, das gestern gesehen? Ja, so ein bisschen. Hast du die Sache da mit Udo Lindenberg gesehen? Nicht genau, nein. Ich habe da so ein bisschen nebenbei am PC gesessen. Der war betrunken, oder? Der, als er am Ende geredet hat, der hat erstens hat er ziemlich gelallt und dann so viel, der war doch betrunken. Achso, das am Ende, ne, weiß ich nicht. Da rede ich ja eigentlich immer so, ne? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hatte tatsächlich den Eindruck, der war betrunken. Ja, warte, wir müssen. Ja. Das müssen wir jetzt ja mal hier live am PC, also wenn das wirklich so ist und wenn mehrere Leute den Gedanken hatten, dass er betrunken war, dann gibt's da bestimmt was auf YouTube. Muss man unter Udo Lindenberg Wetten, dass betrunken oder so eingehen. Das kann gar nicht sein. Ich meine, er erzählt ja immer ein bisschen eigentümlich. Aber das war jetzt wirklich extrem. Und dann meinte ich auch, der hat so ein bisschen noch undeutlicher als sonst immer gesprochen. Nein, da finde ich jetzt gerade nichts. So. Wobei das Musical da von ihm, das könnte ganz nett sein. Naja, okay, da finden wir jetzt so schnell nichts. Vielleicht kommt da ja nochmal was. So, ja, es beginnt mit Vince McMahon. Ich war überrascht, den gab es ja jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr. Und ja, schön, den mal wieder zu sehen. Das ist ja auch eigentlich gang und gäbe, dass der sich zum WrestleMania nochmal zeigt, so um die Zeit darum. Das ist ja eigentlich immer so. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er bei WrestleMania auch irgendwann mal ganz kurz kommt und wenn er nun irgendeine Ankündigung macht. Weil das ist ja für ihn dann auch die Möglichkeit, wenn er selber auftritt, kann er sich ja zusätzlich noch als Talent vor der Kamera ein Gehalt auszahlen. Da kriegt er ja auch noch mal Geld für. Ja, so schön ist es. So, ja, und der spricht natürlich auch mal den Super Bowl an. Den hat ja, kennst du den Namen von dem Herrn, der den gewonnen hat noch? Du hast denn ja den geguckt, den Super Bowl anscheinend. Ich habe den Super Bowl geguckt, aber ich weiß nicht genau den Namen von dem Quarterback, Aaron irgendwas. Gewonnen haben natürlich die Green Bay Packers, ne? Also es hat eine ganze Mannschaft gewonnen, nur der Quarterback ist ja immer so ein bisschen der Superstar. Aaron irgendwas. Das müssen wir jetzt. Er hat ja am Ende einen WWE-Gürtel, so ein Replika-Belt, während des Super Bowls quasi von seinem Kollegen dann gereicht bekommt und während der Zeremonie hat man den dann gesehen. Das war von der WWE clever, dass sie dem Leuten da vor dem Spiel diese Gürtel zugeschickt haben. Ja, weil die Gürtel spielten dann natürlich überall eine große Rolle und waren überall abgebildet auf diesen Fotos. Hat man viel gesehen. Dann in dieser einen Talkshow hat man dem diesen Quarterback dann auch nochmal diesen Spinnerbelt von John Cena überreicht. Bei Letterman war das, glaube ich. Also da Aaron Rodgers. Das war gute Werbung für WWE. Aaron Rodgers müsste der Name sein. Ja, und erwähnt dann natürlich, Vince McMahon erwähnt in dem Zusammenhang natürlich noch WrestleMania, das ist natürlich noch ein Ticken größer für ihn. Und ja, in der kommenden Woche bei Raw wird der Guest-Host von WrestleMania 28 vorgestellt und präsentiert. Der wird dann auch live da sein. Und ja, man kann eigentlich zu fast, ja, zu 99% sicher sein, dass das The Rock sein wird. Denn, ja, das habe ich auch gehört. Denn ich weiß gar nicht, Ja, warte mal, da gibt's nämlich noch, und zwar die neue Ausgabe der Power Wrestling, die wurde wohl vor 2 Tagen den ersten Abonnenten zugeschickt. Und die erscheinen dann ja immer erst eine Woche später im Handel. Und in der Power Wrestling gibt es wohl einen Preview-Artikel über die finale Card von WrestleMania 27. Ich habe gerade WrestleMania 28 gesagt, Entschuldigung. Und der erste Absatz ist: The Great One kehrt zurück. Der frühere WWE-Champion und heutige Hollywood-Star The Rock wird WrestleMania 27 als Promi-Gastgeber begleiten. Das verkündete Vince McMahon am 7. Februar bei Raw. Na gut, der 7. Februar, das, ja, entweder ist es ein Tippfehler. Februar war wann? Das war Ja, nicht. das war jetzt die Ausgabe, die wir gerade besprechen, da der jetzt dann noch Also, nicht. vielleicht war das geplant und die haben sozusagen, dass das geplant war, da schon geschrieben und ja, dann war es halt falsch in dem Moment. Naja, da kann man dann auf jeden Fall von ausgehen, dass es so kommt, wenn es denn in der Power Wrestling steht. Da würde ich nicht sagen, dass man also davon ausgehen kann, nur was in der Power Wrestling steht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Dave Meltzer war auch so der Erste, der nach der Sendung gesagt hat, das sieht wohl so aus, als wenn das The Rock wäre. Und im Prinzip sagt das so ziemlich jeder wohl. Ja. Und es gibt wohl auch, ich weiß nicht, irgendwie auf der Facebook-Seite oder auf Twitter irgendwie so ein paar Hinweise von The Rock, dass das sein könnte. Und daher haben das viele gesagt, das wird wohl so sein. Ja, damit dürfte Raw nächste Woche recht gute Einschaltquoten bekommen. Ja, obwohl ich nicht weiß, ob The Rock da sein wird, weil Vince McMahon hat ja nur gesagt, Nee, es wurde mehrmals gesagt und auch von den Kommentatoren später nochmal, dass der Gasthost dann nächste Woche auch live da sein wird. ja, das wäre ganz gut. So, dann kommt Randy Orton auch direkt danach zum Ring und tauscht nochmal Blicke mit Vince McMahon, der da steht. Und Randy Orton erwähnt CM Punk, der dann inklusive New Nexus rauskommt. Und ja, sagt dann hier: Randy Orton, kannst du mal gucken, weshalb ich dir beim Royal Rumble den Titel gekostet habe? Weshalb Und ich dir beim Royal Rumble den Titel gekostet habe. ja, das kann man so sagen. Das ist grammatikalisch alles korrekt, Thomas. Ja, mach mal. Auch wenn das seltsam klingt, das ist so. Ja, und dann sehen wir ein Video von Unforgiven 2008. Ich wollte übrigens erst für mein nächstes Match der Woche was von Unforgiven 2008 nehmen. Ein Match, was damit zusammenhängt, bis ich gesehen habe, dass ich Unforgiven 2008 gar nicht in meiner DVD-Sammlung hier stehen habe. Habe ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, auf jeden Fall bei Unforgiven 2008, da war CM Punk noch World Heavyweight Champion und hatte da ein Interview und dazu kam dann Randy Orton und hat den CM Punk so ein bisschen beschimpft, dass er kein richtiger Titelhalter wäre und dann kam noch Legacy dazu und fertig gemacht und Randy Orton hat CM Punk dann noch den Punt verpasst, weshalb CM Punk an dem Abend bei Unforgiven 2008 wohl den Titel einfach abgeben musste. Ja, CM Punk war da noch Babyface mit diesen langen Haaren und Ja. Randy Orton war Heel mit Legacy als Heel. Da war auch noch dieser komische Manu, wo auch immer der jetzt heutzutage ist, Ja, der ist nicht mehr vorhanden, du. in der Legacy. Also es war irgendwie was seltsam, aber es erklärt natürlich dieses Match zwischen CM Punk und Randy Orton bei WrestleMania. Ja, erst dachte ich so ein bisschen, ach, jetzt haben sie da irgend so ein altes Segment von vor 2, 3 Jahren gewählt, um da eben was zu erklären. Das ist ja absolut idiotisch, aber letztlich finde ich das jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Ja, von der Logik her passt es. Ja, und CM Punk sagt ja, er hat jetzt 2,5 Jahre gewartet und er will jetzt nicht mehr bis Elimination Chamber warten und steigt dann mit den New Nexus-Mitgliedern in den Ring und umrunden den Randy Orton, der zeigt zwar ein bisschen Gegenwehr, wird aber von Nexus abgefertigt. CM Punk bekommt an der einen Stelle auch eine ordentlich blutige Nase und hat dann diesen beiden Binden, die er um den Arm hat, da auch einiges am Blut kleben. Ja, der hat sich da wohl wirklich die Nase gebrochen. So ist es. Und ja, und Randy Orton bekommt dann noch Das war den. nicht, also das war in dem Fall dann nicht mehr so richtig PG, aber was sollen sie machen, ne? Ich habe dann, also glücklicherweise kam kein Referee. Es sah schon ziemlich fies raus, muss man sagen, auch wenn es nur eine blutige Nase war. Ja, der Referee kann nichts machen. Naja, eine gebrochene Nase ist schon ein bisschen schlimmer als nur eine blutige Nase, ne? Ja, aber ich meine, für die Zuschauer ist es einfach eine Nase mit ein bisschen Blut. Aber es hat schon Eindruck gemacht. Ja, und dann gab es noch den GTS gegen Randy Orton. So, während der Werbepause legt der anonyme Raw General Manager via E-Mail fest, dass jedes Nexus-Mitglied heute im Laufe des Abends ein Match haben wird, und zwar gegen die Teilnehmer der Elimination Chamber. Wie fandst du denn die Werbespots in der ersten Werbepause? Vom Super Bowl? Sehr schön. Was? Sehr schön, ja, ich habe den Super Bowl nicht gesehen. Nee, ich meine jetzt hier in der ersten Werbepause von Raw. Wie fandst du da die Werbung in den Pausen? Du, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Da bin ich dann aufgestanden, weggegangen. Hast du dir da jetzt detailliert die Werbung mit angeguckt? Nee, habe ich nicht. Was sollte die Frage? Ich habe dann immer vorgespult. Was sollte die Frage dann? Ja, ich wollte das nur wissen, weil du so über die Werbung gerade gesprochen hast. Ich habe gesagt, während der Werbepause. So, welches Seltsam. Match wurde jetzt Naja, abgelehnt? und unter anderem angekündigt für den Main Event später wird dann noch CM Punk gegen John Cena. So, und dann folgt das erste Match. New Nexus-Mitglied gegen Elimination Chamber-Teilnehmer. Mit R-Truth, der dann die Leute aus Wisconsin erstmal mit Green Bay-Fans anspricht. Ja, man weiß es Ah, nicht. der sagt Hast vorher, du da was also gelesen? Green Bay Fans ist ja noch wohl weitestgehend richtig, weil die Städte ja wohl nicht so weit auseinander sind. Aber dann spricht halt die Stadt auch wirklich als Green Bay an. Ja, Also die das Fans, meine ich ja. Green Bay Fans. Hast du da was gelesen, ob das beabsichtigt war? Nee, das war nicht beabsichtigt. Das war tatsächlich Artus, der sich da irgendwie versehen hatte. Und dann ist ja Michael Cole wirklich aufgestanden und hat ihn als Idioten und Volltrottel und sonstiges beschimpft und hat dann noch die Leute in Sprechchöre und dann dazu aufgerufen, ihn auszubuhen und dann. Es gab dann während des Matches laute Milwaukee-Chants und man hat sich dann auch ja nicht direkt auf die Seite von Mason Ryan, aber auf jeden Fall gegen R-Truth geschlagen. Genau, und dass Michael Cole da so stark dann gegen ihn geschimpft hat, das liegt wohl an Vince McMahon. Der hat dann wohl über Kopfhörer ihn dazu aufgefordert. R-Truth wirkte auch in dem Match, der hat das offensichtlich gemerkt, was ihm da für ein Fehler unterlaufen ist, und wirkte auch in dem Match ziemlich zerfahren. Das war sowieso ein ziemlich furchtbares Match. Dieser Mason Ryan, der kann ja nun wirklich gar nichts. Ja, und am Ende kam dann dieser sehr interessante Finisher, wo er dann irgendwie das Bein über den Kopf legt und Oh. Das sieht albern aus. ja, das sah wirklich sehr seltsam aus. Und diesen Griff wollte er, also er hat dann durch diesen, ich sehe gerade, wie der heißt, Stretch Muffler. Ja, der Name ist genauso bekloppt wie der Move selber, hat er dann gewonnen und er wollte den Griff dann auch nicht lösen nach dem Match und der Referee entschied sich dann noch um, sodass R-Truth der Mason Ryan durch Disqualification gewonnen hat. Bin mal gespannt, ob Artus jetzt noch nächste Woche in Raw vielleicht sogar aus der Elimination Chamber rausgenommen wird. Weil er, was weiß ich, in irgendeinem Match verletzt wird oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und Mason Ryan will dann noch mit einem Stuhl auf R-Truth einschlagen, wird allerdings immer wieder vom Referee dagegen gestoppt und ja, nimmt ihn dann nochmal in den Stretch-Muffler. So, CM Punk Nächstes ist Match. Backstage. CM Punk ist Backstage und ja, motzt den Mason Ryan erstmal an. Hey, du hast das Match heute Abend nicht gewonnen. Lobt ihn dann aber, denn heute Abend geht es für die New Nexus-Mitglieder nicht darum zu siegen, sondern die Gegner, also die Elimination Chamber-Teilnehmer, zu verletzen, damit die dann halt verletzt in die Elimination Chamber gehen müssen, aber halt nicht ausgetauscht werden. Genau, Und also CM Punk man da nicht ganz zu leicht gewinnen stark. kann. So, und David Otunga wird später auf Sheamus treffen. Otunga ist sich da so gar nicht sicher, CM Punk aber meint, er hätte für jede Auseinandersetzung heute Abend einen Plan. Dö-dö-dö-dö. So, Natalya setzt sich zu den Kommentatoren. Natalya wird nächste Woche ein Titelmatch gegen Eve Torres haben. Und es folgt ein Six-Steven-Tag-Team-Match. Eve Torres, Gail Kim und Tamina können Melina und die Bella Twins besiegen. Auch ein überflüssiges Match. Ja. So, dann kommt nochmal dieser Trailer, dieses Promo-Video vom Undertaker, wo nochmal der 21.02.2011 eingeblendet wird, da eingebrannt in die Tür. Und dann hören wir nochmal kurz den Song Ain't No Grave von Johnny Cash, der schon mal für WrestleMania, ich glaube 24, nee, 24, für 26, glaube ich, war es, für das Match zwischen Shawn Michaels und Undertaker benutzt wurde. John Morrison kann ganz einfach und schnell Michael McGillicuddy via Split-Legged Corkscrew Moonsault besiegen. Als er dann auf der Rampe feiert, kommt allerdings CM Punk von hinten und sprayt ihm dann irgendwas ins Gesicht und verpasst ihm dann noch einen Kick und Morrison liegt dann auf dem Boden. Ist es eigentlich normal, wenn man jemanden Spray ins Auge sprüht, dass man dann hustet? Dass man was? Dass man dann hustet, habe ich mich dann erstmal gefragt. Ja, das kommt drauf an, wenn er was in sozusagen den Hals bekommen hat dabei, was ja wahrscheinlich ist, dann finde ich das okay. Naja. So, dann kam diese angekündigte Diskussion, Promo mit The Miz und Jerry Lawler. Mhm. Ja, was kann man dazu sagen? Thomas, übernimm du mal kurz. Kannst du uns mal ein bisschen was zu diesem Promo erklären? Ja, Miz kam erstmal rein und wollte dann, was wollte er denn eigentlich? Ich muss mal überlegen, ob ich mich hier erinnere. Ja, der wollte im Prinzip erstmal Jerry the King Lawler gratulieren und dann hat er gesagt, komm mal hier mit zu mir im Ring und Alex Riley geht immer raus, damit der King sich nicht so unwohl fühlt und keine Angst vor Angriffen hat. Und dann erklärt er irgendwie Jerry the King Lawler, dass er ja The Miz im Prinzip ein moderner Jerry Lawler ist. Jerry Lawler wäre ja früher auch immer irgendwie recht vorlaut gewesen und ich weiß jetzt nicht was. Und dann, das war ein sehr, war irgendwie kein besonders gutes Segment, fand ich. Das wirkte alles sehr stark auswendig gelernt. Also da war wohl alles ziemlich genau ausformuliert und wenig spontan. Und der Jerry the King Lawler, der sonst am Mikro immer ziemlich gut ist, hat gesagt, nee, das ist ja alles Blödsinn. Und ich war zwar früher auch sehr vorlaut, so wie du, aber ich habe dann meinen Worten auch Taten folgen lassen. Und das machst du ja nicht, weil du bist ja ein feiger Champion. Und am Ende sagt er dann wahrscheinlich, und vor Elimination Chamber werde ich dich dann schlagen, aber das habe ich schon nicht mehr im Kopf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es dann hinterher weitergegangen ist. Miz versucht Jerry Lawler einen Schlag zu verpassen, aber Lawler weicht aus und schlägt selber zu. Alex Riley versucht dann Lawler zu attackieren, aber Jerry Lawler befördert Riley aus dem Ring. Dann kommt noch Teddy DiBiase zu Hilfe und Miz und DiBiase attackieren dann Lawler, bis Daniel Bryan rauskommt und den Safe macht. Genau, und dann gibt es ein Tag-Team zwischen den vier. Genau, und hier können Daniel Bryan und Jerry Lawler, Ted DiBiase und The Miz via Fist-Drop von Jerry Lawler gegen DiBiase besiegen. Und während des Matches ist auch noch Maryse beim Kommentatorenpult und spielt da mit ihrem Lippenstift und irgendeinem Handy rum. Ja, das ist auch komisch, was die Maryse da jetzt macht. Ich dachte, die hätte sich da jetzt von dem Ted DiBiase, die wäre jetzt nicht mehr so eine Freundin. Tja. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich habe hier noch stehen, dass Ted DiBiase Maryse nicht beachtet hat. Alles sehr seltsam. So, dann läuft Sheamus zum Ring und wird da von Josh Matthews gestoppt, der da hinterhergerannt kommt und meint, Mark Henry hätte gesagt, er würde den Platz im Elimination Chamber Match viel eher einnehmen sollen. Verdienen. Genau, verdienen. Sehr seltsam. Gab's noch mal irgendwas zwischen Mark Henry und Sheamus in der letzten Woche? Nee, aber ich glaube, die haben auch schon mal gekämpft, ne? Also das genau. Ist irgendwie so eine typische Mid-Card, Undercard-Fehde. Wir kämpfen halt irgendwie mehr zufällig als von der Storyline getrieben gegeneinander und eigentlich ist das so ein Lückenfüller. Ja, dann war das Match Sheamus gegen David Tonga geplant. Da kann es dann nicht zu kommen. Also der Plan von CM Punk, vielleicht wohl anscheinend irgendwie, wie auch immer er das reingeklügelt haben sollen möchte, kommt dann Mark Henry in den Ring und brawlt mit Sheamus und zeigt zwei World Strongest Slams gegen Sheamus und David Otonga steht da dann im Ring und jubelt. Ja. Mhm. Ja, das war natürlich ganz clever, weil David Otonga ja nichts machen musste. Aber ich dachte, jetzt kommt irgendwann nochmal ein Ringrichter rein und dann wird noch die Glocke geläutet und dann gibt es irgendwie noch einen Dreikount, aber das war auch nicht. Nee, hatte ich eigentlich auch mit gerechnet. Ja. Das war ein bisschen komisch. Ich fand auch, dass das Match, oder was ja kein Match war, aber dass so dieser Brawl zwischen Mark Henry und Sheamus, wenn ich jetzt die beiden nicht gekannt hätte und zufällig das Match gesehen hätte, dann hätte ich gedacht, dass Mark Henry Heel ist und Sheamus Babyface. Ja, das stimmt. Mark Henry wurde da sehr wütend dargestellt und es gab auch keine Reaktion, als Mark Henry da dann stand und Sheamus am Boden lag. So, und es war ja jetzt letztlich auch kein Match. Eigentlich müsste der GM ja jetzt sagen, okay, das Match gab's nicht, dann müssten wir das jetzt ja nochmal zeigen. Theoretisch. Ja, ich hoffe nicht, dass Sheamus, weil der hat ja im Moment noch gar keinen Match bei WrestleMania. Es sei denn, es gibt dann Money in the Bank, da könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht mit dabei ist. Aber ich hoffe nicht, dass sie auf die blöde Idee kommen, Sheamus gegen Mark Henry für WrestleMania aufzubauen. Nee, das machen die für WrestleMania, machen die das nicht. Ich hoffe nicht. Nee. So, Ricardo Rodriguez kündigt. Hast du denn eine Idee, gegen wen Sheamus bei WrestleMania kämpfen könnte, wenn es kein Money in the Bank gibt? Insgesamt, wenn es kein Money in the Bank gibt, dann sind sehr viele verloren. Ja, ich sehe da im Moment für ihn gar nichts so richtig. Ich hoffe, dass es Money in the Bank gibt. Ne, was ich jetzt auch noch so nicht. Es sei denn, natürlich Triple H kehrt zurück, dann gibt es da natürlich das perfekte Match. Gibt jetzt Gerüchte, dass es bei WrestleMania Triple H gegen Undertaker gibt, mit Shawn Michaels als Special Referee. Und dass es darum geht, dass Triple H, wenn er verliert, seine Karriere beendet und Undertaker natürlich der Streak. Na denn. Und dann würde aber tatsächlich an Triple H seine Karriere beenden und dann ist er jetzt schon die Nummer 2 in der Firma im Prinzip so die Vince McMahon-Position übernehmen. Wir werden sehen. So, Ricardo Rodriguez kündigt Alberto Rio an und ja, der erklärt nochmal, dass es sein Schicksal war, den Royal Rumble zu gewinnen und so weiter und so fort. Und dann folgt das Match gegen denjenigen, der ihn beim Royal Rumble noch als letzter rauswerfen, eliminieren wollte. Santino Marella, und der gibt dann im nachfolgenden Match via Aufgabe einen Cross-Arm-Breaker auf. Ja, das war ein Jobber-Match, obwohl Santino Marella eigentlich schon fast ein bisschen zu viel Offensive reinbekommen hat. Das stimmt, das Alberto Rio sah in diesem Match an einigen Stellen recht schlecht aus. Das war nicht gut. Ganz lustig war der Anfang, als Santino den Rio übers erste oberste Ringseil geworfen hat und dachte, er hätte den Royal Rumble jetzt gewonnen. Ja, aber auch da sah der Rio recht schlecht aus. Also das war nicht gut gemacht, finde ich. Hätte man lassen können. Aber es war lustig. Ja, das stimmt. Das war's schon. Ah, gute Unterhaltung. So, dann kommt Vicky mit Dolph Ziggler raus und die werden dann von John Cena unterbrochen, der sich da mal wieder zusammen mit den Fans über die beiden belustigt, so ein bisschen. Ja, und John Cena spricht dann noch über CM Punk und dass er sich wie auch immer um CM Punk und The Nexus kümmern wird. Er weiß zwar nicht wie, aber er wird's tun. So, dann kommt nochmal das Raw-Promo-Video zu Undertaker und dann kommt der Main Event. Ja, und da kommt John Cena auf die Idee, als der Referee ihn darauf hinwies, wenn er das nochmal macht, dann gibt es ein Disqualification, dass das ja eine ganz gute Idee wäre, und er zeigt dann einen Low Blow gegen CM Punk und wird disqualifiziert. Nach dem Match kommt dann natürlich The New Nexus rausgerannt. Mason Ryan ist außerhalb des Ringes und kümmert sich um CM Punk. Und Michael McGillicuddy und Otunga sind im Ring und versuchen Cena fertig zu machen. Jerry Lawler reicht John Cena dann von draußen einen Stuhl in den Ring und Cena kann dann mit dem Stuhl die beiden Nexus-Mitglieder aus dem Ring vertreiben. Und ja, hier ist dann triumphierend im Ring. Und wir sehen den angeschlagenen CM Punk und das war Raw. Raw-Sendung, weil von dem eigentlichen Champion kriegt man ja im Moment nicht viel mit. The Miz ist so ein bisschen wie das vor 2 oder vor 3 Jahren auch mit CM Punk war, sozusagen in der Mitte der Show, in dem mittleren. Es gibt ja immer so 2 Main-Events, so dieser mittlere und dann der letzte, der wirklich der größere ist. Und John Cena, obwohl er nicht den Titel hat, steht eigentlich immer im Mittelpunkt. Ja, das ist generell ungeschriebenes Gesetz, dass John Cena immer im Mittelpunkt steht. Das Einzige, was ganz gut war, man hat die Elimination Chamber ganz gut vorbereitet durch diese Storyline mit dem, wir versuchen mal alle Teilnehmer der Elimination Chamber zu verletzen. Stimmt, das war gut gemacht. Elimination Chamber ist ja jetzt, gibt's, glaube ich, jetzt Montag ist die letzte Raw und dann nächstes Wochenende ist Elimination Elimination Chamber, ne? Ja, genau. Nächste Woche noch einmal Raw, dann gibt's die. Ich weiß gar nicht, ob ich die Elimination Chamber sehen kann. Ich meinte, ich habe am Montag irgendwie eine Dienstreise nächste Woche. Naja. Und das live zu gucken ist zu aufwendig. Mal sehen. Aber irgendwann wahrscheinlich dann erst am Wochenende werde ich es dann zu sehen bekommen. So, ich fand Raw auf jeden Fall beim Gucken, also jetzt beim nochmal darüber sprechen, merke ich, dass es da einige Ungereimtheiten gibt, aber beim Gucken fand ich Raw sehr unterhaltsam. Also mich hat Raw ein bisschen genervt, muss ich sagen. Es fällt mir auf, bei SmackDown fand ich das sogar noch schlimmer. Es fällt mir auf, dass dieser Kommentar von Michael Cole mich mehr und mehr anfängt zu irritieren und auch zu stören. Das lenkt mich auch richtig von den Matches ein bisschen ab. Ja, das Problem ist auch, dass Michael Cole immer das Gleiche sagt. Der hat immer diese, ich glaube, die hat er sogar irgendwie auch mal aufgeschrieben, die kann er jetzt wirklich auswendig, das sind diese Sätze, die kommen immer. Die kommen auch immer, wenn man aus der Pause ist, immer am Anfang, das stimmt schon, das stört ein bisschen. Auch dieses effektive für The Miz und alle gegen alle anderen Leute, das stört ein bisschen. Ja. Booker T dagegen finde ich ganz nett, dass man da noch einen zweiten hat, der gegen Michael Cole ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss man sich recht drauf konzentrieren. Und zweitens habe ich ja auch den Eindruck, der kennt tatsächlich viele der Wrestler, kennt er gar nicht. Der hat ja die letzten zwei, drei Jahre nicht so richtig Wrestling geguckt. Und das merkt man auch. Also wenn er zum Beispiel über Kofi Kingston spricht, dann merkt man, den Namen hat er erst vor kurzem zum ersten Mal gehört und er weiß eigentlich gar nicht so genau, wer das ist. Irgendwie merke ich ihn gerade an. Ja, das ist gut möglich. Den Gedanken hatte ich auch mal, inwieweit er davon Ahnung hat jetzt. Das sollte man als Kommentator natürlich haben. Ja, das ist bei Jerry Lawler ist das ja übrigens auch so, ne? Der guckt ja auch nicht SmackDown und der kennt halt die Wrestler nur, weil er jede Woche das bei Raw macht. Aber nee, wenn Jerry auch, Lawler guckt wahrhaftig kein Wrestling. Jerry Lawler guckt kein SmackDown. Nee. Deshalb hat er manchmal Schwierigkeiten, wenn Leute von SmackDown rüberkommen. Zu wissen, wer das ist, da hat er sich hin und wieder schon mal mit Namen versehen. Das ist sehr interessant, das überrascht mich. Das finde ich natürlich nur auch sehr kritisch als Kommentator. Ja, ich finde das auch seltsam. Ich habe das auch. Vor allem auch in Bezug, er muss dann ja auch die Pay-Per-Views kommentieren, da gibt es dann ja auch Smackdown-Kämpfe, die er kommentieren muss. Ja, das macht er ja auch. Das gab es ja lange Zeit auch nicht und da kriegt er dann halt vorher Liste mit Namen und Matchpaarungen und so, aber so in der Tiefe kennt er das nicht. Da wird ihm wohl jemand vorher sagen, was die, da gibt es ja so Drehbücher, auch für die Kommentatoren, das wird er dann vorher schon lesen, aber so aus dem eigenen kennt er das nicht. Das habe ich sowieso jetzt schon öfter gehört, dass die Leute, die im Wrestling sozusagen arbeiten, sich dann in ihrer Freizeit zu Hause das nicht auch noch angucken, was ich ja bis zum gewissen Grad verstehen kann, weil wenn du die ganze Zeit am Arbeiten bist, merkt das ja bei mir auch und ich muss dann abends auch noch hier zu Hause viel Fachbücher lesen, irgendwann hast du dann auch die Schnauze voll. Soll zum Beispiel so sein, dass Shawn Michaels auch jetzt, wo er nicht mehr im Wrestling ist, überhaupt kein Wrestling auch guckt. Ja, das mag schon stimmen, aber ich finde, wenn man in dem Business arbeitet und das dann auch kommentiert, dann sollte man sich diese anderthalb Stunden in der Woche auch nochmal antun. Ja, eigentlich sehe ich das auch so, aber er kommt ja irgendwie damit durch, ne? Ja, ist richtig. So, SmackDown vom 11. Februar 2011 aus dem Resch Center in Green Bay, diesmal Green Bay, Wisconsin. Ja, ich kann jetzt die Green Bay Packers, die Stadt, wo die Green Bay Packers zu Hause sind. Ja, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ich das jetzt in der richtigen Reihenfolge hier alles durchgebe, aber es wird auf jeden Fall alles dabei sein. So, es beginnt mit einem weiteren Versuch von Alberto Del Rio, da im Ring ein bisschen seinen Erfolg bei WrestleMania, beim Royal Rumble zu feiern, als Royal Rumble-Sieger, und er sagt nochmal, dass es sein Schicksal ist, und dass es auch sein Schicksal ist, World Heavyweight Champion zu werden, und er hat da so ein, er bekommt von Ricardo Rodriguez da so ein Herz, es ist an sich so eine Pralinenschachtel, so eine große herzförmige Pralinenschachtel in den Ring gereicht, die er da dann so hinstellt. Und öffnet, da steht dann einmal Destiny drin, Schicksal. Er liebt das Schicksal und das Schicksal liebt ihn. Da kommt dann noch ein Bild von ihm dahinter. Ja, das war ziemlich albern. Fand ich ganz Aber okay. er hat das wieder also vom Promo her gut gemacht, ne? Ich fand's sehr gut. Mich hat's Wenn er gefallen. immer so, also das innerlich war das Blödsinn, aber wenn er immer so dieses Grinsen hat, das passt schon gut. Ja, so das mit dem Schicksal, dass er das immer wieder erwähnt, Destiny hier, Destiny da, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, und dann Also ist doch, kommt, ja. also er wird auf jeden Fall auch den Titel bei WrestleMania gewinnen, glaube ich. Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. So, und dann kommt Kofi Kingston noch dazu und unterbricht ihn dann, denn Kofi Kingston, der wurde ja letzte Woche von dem Alberto Rio in irgendeinem anderen Segment von einem Candlestick fertig gemacht und dann kommt Kofi Kingston mit dem Candlestick raus und ja, macht da einmal den Alberto Rio fertig und zerstört auch so die Deko im Ring so ein bisschen. Ja, diesmal war Kofi sehr wütend und schon gleich als er reinkam und seinen Promo da gehalten hat, man gemerkt, dass er wütend geguckt hat, sonst ist er ja mal so ein bisschen fröhlich und das passte in der Situation dann aber ganz gut so. Ja, und da gab es dann auch noch ein Match zwischen den beiden. Und das konnte Alberto Rio via Cross-Armbreaker für sich entscheiden. Finde ich übrigens auch sehr gut, dass man diesen Submission-Move durchsetzt, dass der auch wirklich an jedem funktioniert und dass Alberto Rio da eigentlich fast in jedem Match an jedem Gegner diesen Submission-Move zum Sieg nutzt. Gar nicht erinnern, ob der Alberto de Rio irgendwann mal nach der Fehde mit Rey Mysterio ein Einzelmatch verloren hat. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Da gab es zwar irgendwelche Tag-Teams und mehr Personen-Matches, wo sein Team dann nicht gewonnen hat, aber so ein Einzelmatch hat er, glaube ich, zuletzt gegen Rey Mysterio verloren. Das ist auch ganz gut so, dass er das so macht. Das ist ja gut. So, Edge sagt in einem Interview, dass er heute versuchen wird, den Titel zu verteidigen. Er hätte zwar keine Ahnung, wie er das machen sollte bei Vicky Guerrero. Vorher wird er dann auch gefragt, ob Vicky wohl das Match fair leiten wird und so. Ja, er hätte keine Ahnung, wie er den Titel verteidigen wird, aber ja, er wird mal gucken. Wird schon irgendwie klappen. Und seine Antwort auf die Frage von Todd Grisham war, ob Vicky, naja, die Frage, ob Vicky Guerrero das Match wohl fair leiten wird. Ja, das würde sie, wenn Schweine fliegen könnten. Und damit, das gilt aber nicht für Vicky Guerrero auf dem Flugzeug. Tja. So, dann gab es wohl irgendwie einen Filmtrailer zu The Chaperone mit Triple H in den USA. Den habe ich wohl irgendwie verpasst. Da werden ja nur zwei Leute ins Kino gehen. Du und irgendjemand anderes. Ja, ich hätte jetzt gedacht, Triple H und Stephanie McMahon. Achso, ne, das ist gut, das ist gut. Dann gibt es ein Match. Und Justin Gabriel kann recht schnell Wladimir Kozlov irgendwie durch ein Eingreifen von, ich glaube, Ezekiel Jackson via 450 Grad Splash besiegen. Und Kozlov und Moreira werden dann auch durch The Core abgefertigt. Ja, Justin Gabriel ist der beste Wrestler aus Nexus und der muss dann noch immer die Matches bestreiten. Aus The Core. Aus The Core. So, Drew McIntyre betritt die Halle und sagt, er wüsste, dass Kelly Kelly jetzt vorm Fernseher sitzt und er widmet Kelly Kelly das nächste Match. Und das kann er in einer sehr guten Sequenz gegen Chris Masters via Future Shock DDT gewinnen. Und zwar diesen Future Shock DDT. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Move genau er den da rausholt. Weißt du das noch? Nee, ich weiß nur, dass irgendwie er vorher so hochgehoben worden ist. Ja, das sah sehr gut aus. Und dann quasi, während er wieder runterkam, den DDT zeigte. Meine ich jedenfalls. Genau, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sah. So, dann kam das nächste Match. Vorher gab es noch kurzes Segment mit Wade Barrett und so weiter. Und Wade Barrett kann Rey Mysterio besiegen, nachdem The Core den Rey Mysterio abgelenkt haben. Ja, The Core schlägt dann noch weiter auf Rey Mysterio ein. Big Show kommt dann allerdings zur Hilfe, kann dann allerdings auch nicht The Core standhalten, denn Ezekiel Jackson kann da erfolgreich eingreifen und was gegen machen. Also Ezekiel Jackson, der wird so ein bisschen wie der Mason Ryan als unbesiegbar dargestellt. Und am Ende lagen dann schon Rey Mysterio da wirklich so im Ring und The Core sahen dann wirklich überlegen aus. Also die haben sie schon ganz stark dargestellt. Das war ganz okay. Ja, und alles läuft auf Ezekiel Jackson gegen Mason Ryan irgendwann einmal aus. Ja, Das im Moment muss es eigentlich irgendwann mal geben. erstmal Ezekiel Jackson gegen Big Show geben, ne? Das dürfte auch ziemlich schrecklich werden. Ich hoffe, dass sie das nicht beim Pay-Per-View machen, sondern bei irgendeiner SmackDown. Vielleicht gibt es ja sogar ein Triple Threat mit Ezekiel Jackson, Big Show und Mason Ryan. Das wäre ja noch cooler. Das wäre dann ein WrestleMania-würdiges Match, vielleicht als Opener. Ja, super. Kane besiegt GTG via Chokeslam. Warum haben sie das Match eigentlich gemacht? Ja, Das habe das ich mich frage ich mich gefragt. auch. Erstmal, was ist eigentlich Ich mit habe Kane? hab mich zum Anfang der Sendung, habe ich mich Eigentlich in der interessanter. Elimination Chamber? Zum Anfang der SmackDown habe ich mich interessanterweise noch gefragt, was eigentlich mit Kane gibt es denn noch? Was macht denn der momentan? Und ja, da habe ich das beantwortet bekommen. Gar nichts. Ist er eigentlich in der Elimination Chamber? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, Nee, oder? der ist nicht in der Elimination Chamber, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich könnte mal nachgucken. Ich Ja, so viele Leute hat SmackDown auch nicht und die müssen ja 5 Leute da reinpacken. denke auf WWE.com wird es da bestimmt noch irgendwo eine Karte zu geben. Also der Fokus liegt sehr stark ja auf John Dolph Ziggler, deshalb kriegt man da relativ wenig von mit. Ich weiß gar nicht, ob es für Alberto Del Rio bei Elimination Chamber ein Match gibt. SmackDown-Ausscheidungsmatch. Ach, mit in der SmackDown-Chamber sind Wade Barrett, Rey Mysterio, Drew McIntyre, Edge, Dolph Ziggler und Überraschung, Überraschung, Kane. Steht da auch irgendwo noch was, ob Alberto Del Rio ein Match hat? Ja, in dem Raw Chamber ist er ja nicht. Und in dem Raw World Heavyweight Championship natürlich auch nicht. Mehr Matches stehen hier noch nicht. Okay, dann müssen Sie so langsam mal was sagen. Ne? Ich meine, 2 Elimination Chambers ist ja gut und schön, aber die füllen ja auch jetzt nicht 2 Stunden und 40 Minuten. Ist richtig. Man könnte Alberto Rio natürlich auch einfach irgendein Promo geben. Ja, beim Pay-Per-View finde ich Promos nicht so toll. Ja, das kommt darauf an. Wenn es gute Promos sind, dann habe ich da auch beim Pay-Per-View nichts gegen. Kurze, knackige Promos geht immer mal. So. Aber WWE ist ziemlich spät mit den Ankündigungen, ne? Also ich meine, jetzt gibt Ja, das es stimmt. Eine Woche davor jetzt drei, also 2 Elimination Chamber Matches. Das war ja sowieso klar, dass die kommen. Das weiß man ja schon vorher. Und ein The Miz gegen Jerry Lawler, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so die vielen beizieht. Also, na. ja mal wieder so kurz wie December to December. Ja. Den Pay-Per-View wollten wir mal nochmal besprechen. Ja, also theoretisch hättest du das Match wählen können, aber wir wollen ja nächste Woche kein Gimmick-Match machen. Ich werde mir mal ein tolles Match von December to December raussuchen für nächste Woche. Ja, nächste Woche bin ich ja dran. Übernächste Woche, Entschuldigung. Da waren ja nicht viel Matches, Warte, ich deshalb habe die Hülle, ich war hab ja gar die nicht Hülle steht hier jetzt dran. immer direkt an der Kante. Ach, da stehen ja hinten nur 2 Matches drauf, die 2 mehr oder weniger vernünftigen Matches. Da kann ich jetzt ja gar nicht gucken, was es da sonst noch an Bullshit gab. Genau, ich glaube, ich würde mal Warte, ich. auswählen Tommy Dreamer gegen Daivari. Ja, das war gut. Da gab es am Ende diesen Move von dem Great Khali, wo er den Daivari da durch das Entrance-Set schlug. Aber das war noch ein mehr oder weniger unterhaltsam, kann man nicht sagen. Aber das war. Also da gab es noch weitaus Schlimmeres. Ich werde mal auf Silver Vision gucken. Die führen da bestimmt die ganzen Matches auf. Ja, da gibt's auch viel. Also die DVD kann man auf jeden Fall noch hier legal kaufen bei Silver Vision. Ist auch ein kleines Wunder. Ach, da gibt's die Matches. Also Kann ich Hardy. bei Silver Vision auch illegal kaufen? Nee, aber ich meine, so illegal irgendwie auf irgendwelchen Tauschbörsen oder so. Das ist So. illegal, wenn man das verkauft, Nee, ne? das weiß ich nicht. So, Hardy Boys gegen Eminem, das war der Was war das denn? Opener, das war das mehr oder weniger einzig vernünftige Match. Dann gab es Matt Striker gegen Balls Mahoney. Albern. Elijah Burke und Sylvester Türkei gegen The FBI. Ja, Tommy Dreamer gegen Daivari natürlich. Mike Knox und Kelly Kelly gegen Kevin Thorne und Ariel. Oh, das war auch schlimm. Und dann natürlich das Extreme Bullshit Elimination Chamber Match. Ja, das war ja damals Mirkos Lieblingsmatch. Jetzt sehe ich, warum... Aller Zeiten. Warum verkaufen die bei Silver Vision eigentlich auch hier Marvel-Zeugs? Clear Vision. Hier kann man auch Marvel-Comics und DVDs kaufen. Interessant. Machen wir weiter mit SmackDown. Sonst kommen wir heute ja gar nicht mehr durch. So, machen wir das Fenster wieder auf. Wir müssen ja auch noch TNA tippen. Nee, das machen wir nicht. So, Lay Cool stehen Backstage und es gab auch noch irgendein Match mit Layla, oder? Habe ich das übersprungen? Ja, Layla gegen, lass mich mal überlegen, Michelle McCool war draußen. Ah, das kommt. Ja, warte mal, das kommt noch ganz ruhig. Lay Cool unterhalten sich Backstage und dann sehen wir noch Vicky und Dolph Ziggler und die würdigen den beiden keinen Blick, sondern mussten die noch so ein bisschen an, dass sie letzte Woche nicht für einen Titelgewinn von Dolph Ziggler gesorgt hätten in diesem 2-on-3-Handicap-Match. Muss ja eigentlich Layla gegen Eve gewesen sein, ne? Ja, das kommt als nächstes. Eve Torres kann Layla besiegen, obwohl Michelle McCool dann noch irgendwie eingegriffen hat. So ist es. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Reihenfolge war mit dem Segment und dem Match, aber es steht hier auf jeden Fall so. Ja, ich weiß es auch nicht. So, dann kommt der Main Event. Der Main Event, ein World Heavyweight Championship Match zwischen Edge und Dolph Ziggler, Special Guest Referee Vicky Guerrero. Und hier gab es am Ende eine Szene, wo Vicky den Spear gegen Edge zeigen wollte und sich dann bei diesem Manöver am Fußgelenk verletzte. Edge blieb währenddessen einfach stehen beim Spear. Ja, sie ist im Prinzip so von ihm abgeprallt, als wenn sie gegen eine Wand gelaufen wäre. Ja, genau, so ungefähr. Und die wurde dann da von dem einen Referee rausgetragen, erstmal außerhalb des Ringes, war wohl verletzt. Edge hat die Chance genutzt zum Spear, den hat Vicky nicht gesehen, weil die da den Rücken zugerichtet hatte. Die lag draußen, hat ihn aber gesehen. Nee, den ersten Spear nicht. Den ersten Spear nicht, da war allerdings dann natürlich kein Referee und Edge hat dann die Chance genutzt und hat einfach noch ein Spear gezeigt, obwohl Vicky jetzt das gesehen hat und da natürlich auch ziemlich gegen war und da halt rumgemotzt hat und und Edge hat dann gewartet, dass ein Referee rauskommt und dann kam der Linebacker Clay Matthews von den Green Bay Packers rausgerannt mit einem Referee-Shot und hat den Three-Count gezählt. Vicky Guerrero war wütend und hat den Referee angemotzt und der wollte ihr noch all erklären. Ja, irgendwas hat er ihr erklärt, ich weiß nicht, was es genau war. Der Referee hat erklärt, nee, das ist unser offizieller Referee und der konnte natürlich zählen und die Kommentatoren haben gesagt, Michael Cole hat gesagt, Vicky hätte den Spear gesehen und deshalb, weil der Spear illegal ist, hätte man jetzt einen neuen Champion und der neue Champion wäre Dolph Ziggler und das wäre ja großartig. Ja, also man kann ganz klar davon absehen, dass nicht das letzte Match war, das war schon recht offensichtlich jetzt hier, wie man da versucht hat, noch ein Match rauszuboxen. Ja, die Frage ist, was nächste Woche bei SmackDown passiert, weil diese Geschichte wurde auf WWE.com jetzt so weitergesponnen. Auf WWE.com gibt es jetzt einen Artikel, wer ist denn der World Heavyweight Champion? Das wurde so ein bisschen dargestellt, dass im Prinzip Edge da hätte disqualifiziert werden müssen und der Richter hat das gesehen und bla bla bla und ich vermute, nächste Woche gibt es dann vielleicht eine Entscheidung und dann wird vielleicht der Titel Edge aberkannt und Dolph Ziggler bekommt ihn. Ja, es müsste vielleicht einfach mal irgendwie ein No-Disqualification-Match geben, das wäre das Sinnvollste. Naja, ich würde darauf tippen, dass er den Titel nächste Woche aberkannt bekommt und ihn bei der Elimination Chamber zurückgewinnt. Man könnte auch einfach vielleicht bei Elimination Chamber irgendwie so ein Last-Man-Standing-Match oder so machen. Bei dem Elimination Chamber? Wieso das denn? Das macht ja keinen Sinn, weil der Titel wird ja in der Chamber verteidigt. Ach ja, stimmt. Ja, das ist ja die Raw Chamber, wo erst der Number One Contender. Ja, okay, dann kann man es natürlich auch direkt so machen. Ja, und dann hat Edge noch mit dem World Heavyweight-Titel und dem Clay Matthews von den Green Bay Packers gefeiert und der hatte dann auch noch diesen qualitativ natürlich minderwertigen World Heavyweight-Titel-Gürtel und hat dann auch noch mal beide getragen und dann haben die beiden gefeiert und dann gab es noch ganz tolle Bilder und diese Bilder, die sind bestimmt rund um die Welt gegangen. Ja, und das Interessante ist, die haben ja zwischendurch auch mal die Spieler von den Green Bay Packers, die waren alle im Publikum. Die hatten auch alle einen Gürtel. Ja, die saßen auch alle im Publikum. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich so gut finde, wenn die so viele Gürtel zeigen, ob das nicht zu sehr, sag ich mal, dass der Gürtel dann nichts Besonderes mehr ist, oder? Das dachte ich auch, aber man konnte bei dem Titel, den der Dingens hier, Matthews irgendwas, Clay Matthews hatte, konnte man eindeutig sehen, dass der Titelgürtel minderwertig war, als also minderwertiger als der, den Edge hatte. Als das Original, ja. Ja, genau. Ist mir übrigens nicht so stark aufgefallen. Nee, also man konnte, als er es hochgenommen hatte, konnte man ganz klar sehen, dass der Titelgürtel so ein bisschen, ja, halt nicht so mitknickte, dass es so ein bisschen Plastikzeug war. Mhm. Halt. Ich sehe hier, ich habe jetzt gerade so ein paar Videos zu der Pressekonferenz WrestleMania gefunden. Da kann ich dann nochmal gucken. Hier. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Ja, ich auch nicht. Ich finde es jetzt so gerade nur. So. Ja, das war SmackDown. SmackDown war okay. Ja, Michael Cole ging mir auch hier auf die Nerven. Das war für mich so irgendwie das Thema der Woche. Wenn Michael Cole so weitermacht, so mit diesen ganzen Kommentaren von SmackDown, dann werde ich mir das demnächst stumm angucken. Ja, dann kannst du mich ja mal live dazu schalten, dann kann ich ja ein bisschen kommentieren. Ja, das ist nicht erst diese Woche so, dass Michael Cole mich stört. Das ist nicht erst diese Woche so, dass Michael Cole mich stört. Was hattest du noch gesagt? Ich hatte nur gefragt, wie bitte? Ach so. Ah, das stimmt. Mich stört das auch schon länger, aber irgendwie diese Woche, vielleicht war es auch nur die Woche, weiß ich nicht. Diese Woche, irgendwann ist dann halt einfach mal genug. Und diese Woche dachte ich, jetzt ist aber wirklich auch mal genug. Ja, mich stört das schon seit mehreren Wochen, dass der Michael Cole immer so sehr auf den Miss da gerichtet ist. Was ja jetzt interessant ist, Michael Cole wird ja jetzt als Heel da aufgebaut und es wird ja wahrscheinlich dann irgendein Segment oder vielleicht sogar ein albernes Match oder so bei WrestleMania geben. Ja, ich hoffe, man macht das dann wie mit Donald Trump gegen Vince McMahon und sucht sich da jetzt zwei Wrestler aus, irgendwie Alex Riley gegen sonst wen oder sowas. Und dann wird ja Jerry Lawler quasi seine Rache bekommen, aber was machen sie danach? Denn, also Michael Cole wird mit Sicherheit das dann verlieren und da seine Prügel beziehen, aber wird er dann zurück an den Kommentatoren-Tisch gesetzt und die tun so, als wenn nichts wäre und er ist wieder jetzt sozusagen normaler Play-by-Play-Announcer oder was machen sie dann? Ich hoffe darauf, dass sie ihn irgendwo anders hinschieben, vielleicht zu den Interviews Backstage. Und wer soll dann der Haupt-Play-by-Play-Kommentator für Raw werden? Matt Stryker. Dann gibt's noch jemanden, der nervt. Nee, man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So viele Leute haben die auch wieder nicht. Das ist das Problem. Den gibt's ja noch Gutes, der gut kommentieren kann. Grisham gefällt dir nicht. Der wird wahrscheinlich ja die Firma verlassen. Todd Grisham würde mir durchaus gefallen, vielleicht am Kommentatorenpult, aber den werden sie nicht machen. Josh Matthews gibt es noch, aber das werden sie auch nicht machen. Es muss ja noch irgendjemanden geben, der die Interviews immer führt. Ja, also letztlich läuft es daraus hinaus, dass der da bleibt. Es gibt es gibt sowieso stark Probleme, weil der Jerry Lawler ist ja jetzt auch schon ein Ticken älter, wenn der da mal weggeht. Also wird sich wirklich so aus, dass in ein paar Jahren nur noch recht nervige Kommentatoren und auch nicht die besten in der WWE vorhanden sind. Ja, die müssen mal anfangen, so langsam wieder ein paar Leute auszuprobieren, ne? Ja, aber ich denke, also da müsste es eigentlich genug Leute geben, die das können. Ja, ich weiß nicht, das ist nicht so einfach. Wir haben ja auch mal das so gemacht, dass wir Matches geguckt haben und dann dabei kommentiert haben, um das aufzunehmen. Und da hast du ja gemerkt, das ist nicht einfach. Das ist richtig, aber ich denke, da dürfte es eigentlich genug Leute geben, die dieses Talent haben. Christian Brun? Weiß ich nicht. Auf Englisch wahrscheinlich dann wohl eher nicht. Tja. Du wolltest noch was über die WrestleMania-Pressekonferenz sagen? Nee, ich habe die Videos ja noch gar nicht geguckt. Ich könnte die jetzt hier mal im Hintergrund anmachen, aber das hätte auch nicht allzu viel Sinn. Ach so, ich dachte, du hättest schon was geguckt und wolltest dazu was sagen. Nee, es gibt dazu diese Videos hier. Ah, die sind bei der von der amerikanischen Zeitung The Miami Herald. Sehe ich gerade hier diesen Slogan dazu. Wie war denn das? Die nächste WrestleMania ist auch wieder irgendwo im... Die ist in Miami, Florida schon wieder. Genau, und danach ist es in Dallas, ne? Danach ist noch nicht bekannt. Aber es läuft ja irgendwie wohl auf Dallas hinaus. Das kann sein. Toronto wäre auch noch eine Option, da die dieses Jahr ja nicht gewählt wurden. Aber sicher ist er noch nicht. Das kommt ja immer erst raus, wenn so die WrestleMania dann in dem Jahr, dann kommt ja immer das von dem nächsten Jahr und so weiter, ne? In Toronto findet ja jetzt demnächst eine UFC statt. Und da haben die UFC macht ja normalerweise so 10.000 bis 12.000er Hallen. Da sind die jetzt tatsächlich mal in ein Stadion wohl gegangen. Und da werden jetzt 49.000 Leute mitmachen. Oder nicht mitmachen, sondern teilnehmen und oder als Zuschauer da sein. Die Karten wurden, weiß ich nicht, innerhalb einer Stunde oder so ausverkauft. Na, nicht schlecht. Und bitte? Nicht schlecht. Und vor allen Dingen wohl die größten Einnahmen, die es je bei so einer Kampfveranstaltung gab, also nicht nur MMA, sondern auch Wrestling, mit Ausnahme von einigen Boxveranstaltungen, so damals die Kämpfe mit Mike Tyson, was halt natürlich auch mit den hohen Eintrittspreisen zu tun hat, ne? Also wenn du vorne, ganz vorne irgendwie, da bezahlst du ja 225 Dollar oder so. Und die günstigen Karten kosten ja auch schon 50 bis 75 Dollar. Also aufgrund der hohen Kosten nehmen die dann zum Beispiel mehr ein als bei einer WrestleMania, wo 70.000 Karten verkauft werden. Ja, also bei WrestleMania sind, glaube ich, die Ticketpreise sogar noch höher, aber man kann davon ausgehen, dass bei WrestleMania einfach noch viel mehr Geld dann wieder ausgegeben wird, denke ich mal. Ja, das kann sein. Die UFC machen sich wohl sehr, sehr viel Gedanken darum und machen das deshalb, das machen sie das jetzt auch erst zum ersten Mal in so einem Stadion, ob die Zuschauer, wenn sie kommen, denn tatsächlich auch vernünftig sehen und was mitkriegen da von den Sachen im Ring. Also die haben wohl jetzt auch speziell dann unten auf der Stadionfläche. Da ist das bei einer WrestleMania so, dass da halt dann normal Stühle hingestellt werden. Und weil das aber so eine große Fläche ist, wenn du da ganz hinten sitzt, da siehst du halt so gut wie nichts. Da kannst du eigentlich nur auf die Bildschirme gucken. Und die haben wohl jetzt extra noch so Teile, dass da auch so Erhöhungen in den Stühlen drin sind, die sie da aufstellen und haben sich sehr viel Gedanken gemacht, da irgendwie Riesenbildschirme überall zu verteilen und deshalb gehen da auch nicht ganz so viele rein, wie jetzt zum Beispiel bei einer WrestleMania reingehen würde. Da würden sie das anders verteilen. Aber das finde ich ja Welche dann bei solchen. UFC-Veranstaltung wird das sein? Nummeriert und so ungefähr Monat? Ich meine, das wäre im. Ich glaube, es ist im April, ne? Bin mir gar Ach, nicht ganz also sicher, weil ich. auch so nach WrestleMania die Veranstaltung dann. Dann könnte man damit rechnen, dass Backlash recht niedrige Zahlen haben wird, bei Rates. Ja, Backlash hat niedrige Zahlen, WrestleMania wird auch nicht an die Zahlen vom Vorjahr rankommen. 50 Dollar, das ist viel zu teuer. Nee, WrestleMania dieses Jahr wird wohl recht schlecht, denke ich mal. Wobei der Rumble recht gute Buys haben gehabt, hat wohl verdammt Ja, gute. der hat ja auch Glück gehabt, ne? Da war ja auch nun wirklich lange Zeit vorher nichts im Wrestling und UFC waren jetzt auch keine so großen Cards, also von daher, aber zu der Zeit, wo WrestleMania ist, UFC hat jetzt halt wieder die besseren Cards. Ja, denke UFC könnte dann ziemlich viele Käufe haben. Also vom Eintritt, ja, von den Pay-Per-View-Buys wird wohl, schätze ich mal, so um die Millionen werden, weil der Kampf, der Hauptkampf wird ja GSP gegen Jake Shields sein und der zieht natürlich in Toronto, weil halt GSP Kanadier ist und in der Stadt sind die sowieso alle sehr MMA-begeistert. Aber das ist jetzt kein Kampf, wo jetzt alle Leute sich den Pay-Per-View kaufen. Das heißt, das ist nicht mal sozusagen der beste Main-Event, den es ja geben könnte. Und trotzdem gehen die davon aus, dass der eine Million zieht. Was natürlich schon zeigt, wie stark UFC halt im Moment ist. Möchtest du mir eigentlich nochmal sagen, wie viele Leute jetzt bei der TNA-Veranstaltung hier in Berlin offiziell waren, laut dem Wrestling Observer? 3000. Okay. Hatte ich das letzte Mal nicht erzählt? Nee, wolltest du mir nicht sagen. Oh, da fällt mir gerade noch was Wichtiges ein, das hatte ich noch groß angekündigt. Wir müssen noch, das hatte ich letztes Mal ganz vergessen, nachtragen, wie das Royal Rumble-Tippspiel ausgegangen ist. Ja, ich habe gewonnen. Das Royal Rumble-Tippspiel ist 4 zu 4 ausgegangen. Also ich habe gewonnen. Nein, das heißt natürlich Gleichstand. Ach so, ich dachte, ich hätte 4 zu 4 gewonnen. Aufgrund dessen erbitte ich mir auch, dass wir für dieses Jahr eine große Tippspieltabelle machen, indem wir alle Tippspiele zusammenrechnen bis zum Ende des Jahres und dann gucken, wer der größte Tippspielkönig 2011 wird. Ist das Wird okay? das dann in der großen Tabelle gerechnet? Wenn du jetzt beispielsweise wenn wir jetzt beispielsweise Royal Rumble Gleichstand haben, ist das dann ein Punkt für jeden oder willst du die Einzelpunkte, also 4 plus 4, da eintragen? Und zusammen? Ja, da bin ich auch gerade am Überlegen. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt wirklich 4 zu 4 eintrage. Wäre das okay für dich? Wäre für mich okay. Okay, dann trage ich jetzt in unsere große... Ja, egal, also am Ende des Jahres gewinne ich ja sowieso. Also von daher Tippspielkönig 2011-Tabelle habe ich jetzt 4 zu 4 eingetragen. Wie tippst du denn das Leitermatch zwischen Jeff Hardy und Mr. Anderson? Da höre ich jetzt gerade zum ersten Mal von. Ich habe TNA nicht mehr verfolgt, weder von den Berichten noch von irgendwas anderem, deshalb kann ich da nichts zu sagen. Und das Match zwischen Jeff Jarrett und Kurt Angle? Kann ich auch nichts zu sagen. Das könnte ein ganz anständiges Match werden. Also oder die beiden Matches könnten ganz anständig werden. Ja, also Jeff Jarrett und Kurt Angle, da gab es ja schon mal einige ganz nette Matches zwischen den beiden. Genau, und die haben ja jetzt noch eine ziemlich alberne Stipulation. Heißt? Zu wissen welche? Also wenn Jeff Jarrett gewinnt, dann muss Kurt Angle, diese Karen Angle, dann wird so eine Hochzeitszeremonie zwischen Karen Angle und oder Karen Jarrett und Jeff Jarrett geben. Die sind ja schon verheiratet, aber in USA kann man irgendwie so dieses Hochzeitsgelübde erneuern. Dann werden die das in der Sendung erneuern, so wie damals Macho Man, Randy Savage und Elizabeth. Und dann muss Kurt Angle quasi seine frühere Frau da in den Ring bringen. Und wenn Kurt Angle aber gewinnt, dann bekommt er die Vormundschaft über seine Kinder. Ja, das oder ist über die Kinder, die er zusammen mit Karen Angle jetzt Jarrett hat. Ja, das ist das wirklich... Das ist schon ziemlich alberne Stipulation, aber das Match dürfte trotzdem relativ gut werden. Ja, ich glaube, das werde ich nicht gucken. Höchstens vielleicht. Man weiß es nie, vielleicht. Und dann gibt es, glaube ich, noch Matt Hardy gegen RVD. Aha. Das dürfte wahrscheinlich, also früher hätte man gesagt, oh, das ist ja ein super Match und heute so schlecht wie Matt Hardy in Form ist und dürfte das ein ziemlich langweiliges Match werden. Ja, das stimmt, das könnte recht schrecklich werden. Und dann gibt es noch ein paar andere alberne Matches. Also das ist so eine Card, wo man sagen muss, da ist jetzt wirklich nichts drauf, was man unbedingt sehen muss. Das Leitermatch würde mich schon noch ein bisschen interessieren, aber im Prinzip kann man das ganz gut auslassen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das angucken werde. Du guckst es wahrscheinlich trotzdem, denke ich mal. Wenn ich viel Langeweile habe, so wie ich mich kenne, dann werde ich es mir dann vielleicht auch angucken. Du wirst es gucken. Ist ja nicht so teuer. Du wirst es gucken. Na, ja, Thomas hat ja Geld. Ja, Geld habe ich ja nicht, aber ist ja nicht so teuer. Ich hatte diese Woche noch bei der Arbeit einen Termin mit einem Kollegen aus den USA. Aha. Und dann kamen wir so auf den Super Bowl und ob er den denn geguckt hätte, weil er am Wochenende hier nach Deutschland fliegen musste. Und dann kamen wir da irgendwo so drauf und dann sagte ich auch, ja, ich gucke auch gerne Wrestling. Und dann meinte er, das hätte er früher als Kind auch viel gesehen. Und dann haben wir uns auch unterhalten, dass tatsächlich da die Pay-Per-View-Preise in den USA so hoch sind. Da hast du gemerkt, das kaufen die Leute dann einfach nicht mehr. Also die normalen Leute. Ja, das ist ganz interessant. Der hat als Kind das viel geguckt, aber jetzt guckt er das überhaupt nicht mehr. Ja, das ist ganz interessant. Da gibt es viele Leute, die das früher mal geguckt haben und jetzt nicht mehr, ne? Genau, da frage ich mich immer, vielleicht ist das, ob das gut ist, dass die WWE so auf die Kinder zielt. Nee, das ist nicht gut, das merkt man dann ja an der Stelle. Ja, die Frage ist, ob dann jetzt eher die Kinder nachkommen als neue Zuschauer und die sich mehr Mühe geben müssten, die Kinder dann auch zu bekommen, weil die Erwachsenen ja dann doch eher zu UFC gehen. Weil selbst wenn das so wie bei TNA nicht PG ist, man weiß halt mittlerweile dadurch, dass es Kayfabe nicht mehr gibt, dass es alles nicht echt ist und deshalb guckt man als Erwachsener dann häufig doch eher UFC, weil da weiß man, dass es halt echt ist. Tja. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auf die Kinder zu gehen, aber da müsste man mal mehr tun, um die Kinder auch wirklich zu bekommen. Da müssen wir halt mehr mit Filmen und Comics und sonstigen konkurrieren. Ach nee, bitte nicht, dann wird es ja noch schrecklicher. Wieso? Also Nash gegen King Mabel, damals beim King of the Ring, das war doch super. Ja. Wenn du meinst... Hast du denn gestern Strikeforce gesehen? Nein, auch nicht. Also Strikeforce war gestern eine der besseren Veranstaltungen. Bei Strikeforce fing gestern das Heavyweight Turnier an und am Ende des Heavyweight-Turniers wird es dann, denke ich, da geht es auch um den Titel. Und die Favoriten sind ja Fedor Emelianenko, der in seinem letzten Kampf zum ersten Mal überhaupt verloren hat. Wenn man mal eine Niederlage vor Jahren wegen Verletzungsabbruch abzieht. Und von dem viele sagen, das wäre der beste Kämpfer aller Zeiten. Also das ist der eine Favorit, der hat gestern gekämpft. Und Alistair Overeem ist der andere Favorit. Der hat gestern noch nicht gekämpft, weil gestern waren die ersten Viertelfinalkämpfe. Und da hat Fedor Emelianenko gegen Bigfoot Silver, der ein absoluter Riese ist und auch sehr schwer. Der ist bestimmt, weiß ich nicht, 20, 30 Kilo schwerer als der Emelianenko. Und der Emelianenko hat tatsächlich zum zweiten Mal hintereinander dann auch verloren gegen ihn. Das war auch ein Abbruch nach der zweiten Runde, weil von dem Emelianenko, also die zweite Runde hat der andere überlegen gewonnen, der hat ihn gleich zu Anfang der Runde auf den Boden gebracht. Dadurch, dass er so schwer ist, ist da der Emelianenko auch nicht wieder hochgekommen und hat dann ganz viele Schläge kassiert und dann in der Ringpause hat man gesehen, das rechte Auge war ganz zugeschwollen, da konnte er nichts mehr sehen. Und ja, da haben sie den Kampf dann abgebrochen. Thomas, du darfst jetzt ganz offiziell. Und dann hat er im Interview noch gesagt, dass er jetzt vielleicht dann doch aufhört zu kämpfen. Ja, das ist etwas, was ich nicht verfolge. Ja, das ist aber so etwas, wo man sagt, ja, wenn das wirklich jetzt sein letzter Kampf war, dann war das ein historischer Kampf. Deshalb sollte man das hier auch erzählen. Thomas, du darfst jetzt ganz. Ich fand die Veranstaltung sehr gelungen. Also es waren sehr viele gute Kämpfe da. Es gab keinen Kampf, der bis zu einer Entscheidung gegangen ist. Das heißt, es ist alles vorzeitig entschieden worden. Hat mir ganz gut gefallen. Du darfst jetzt hier offiziell einen Titel für die 125. Jockey Drama aussuchen. Für die jetzige Show? Ja, welchen Titelnamen hättest du gerne? Bügeln macht Spaß. Was? Bügeln macht Spaß. Üben macht Spaß. Bügeln. Achso, Bügeln. Oh Gott, oh Gott. Ich bin die ganze Zeit am Bügeln hier. Und es macht übrigens nicht wirklich Spaß zu bügeln. Okay, das notieren wir mal. Das ist ein guter Titel, das machen wir. Hast du uns noch etwas mitzuteilen? Hast du ja gestern den Kampf von, wie heißt der, Arthur Abraham gesehen? Nein, sowas gucke ich doch nicht. Ja, du musst dich doch, wir sind doch hier eine Sendung. Nee, wir sind ein Wrestling-Podcast. Kampfsport auseinandersetzt. Nein, Wrestling-Podcast. Ach so. Ja, das ist ja ein Ding. Tja, kann man nichts machen. Hast du denn gestern The Town geguckt? Nein, bin ich auch nicht mehr zugekommen. Ich habe dann ja Wetten, dass geguckt. Da wolltest du heute ja was zu sagen. Ja, kann ich leider nicht mehr. Ich habe ja jetzt Wetten, dass geguckt. Vielleicht gucke ich den Film nachher noch. Den hast du ja auch irgendwie schon jetzt seit 2 oder 3 Wochen, ne? Nee, also so schlimm ist es auch noch nicht. Höchstens eine Woche. War ich letzte Woche in Emden? Ja, doch, stimmt. Dann seit einer Woche. Ja, ich glaube, ich werde neu noch gucken. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Da muss ich in Emden gewesen sein. Ich habe ja heute noch ein bisschen Zeit. Wie war es bei euch heute in der Kirche? Nicht vorhanden. Warst du nicht da? Nee, bist du verrückt? Ja, das war bei uns heute ganz interessant. Da war ja, ich glaube, das war. Die Missionsarbeiten in Taiwan macht und hat da so ein bisschen aufs Taiwan erzählt und so ein paar Bilder gezeigt. Okay. Das war ganz interessant. Naja, wenn du meinst. Ja, ist so. Ja, ist doch schön. Ist bei euch jetzt auch Winter? Winter? Es hat ja gestern oder so geschneit. Nein. Nee, Winter ist es nicht. Ich hab grad hier festgestellt, es ist kein Winter. Jetzt ist wieder mehr Regen als Schnee, ne? Jetzt gerade ist es trocken. Mhm. Thomas, hast du uns noch etwas Wichtiges mitzuteilen? Ja, nee, also Hannover 96 spielt heute in Bremen und wird hoffentlich gewinnen, sodass sie wieder an den Bayern vorbeiziehen und auf dem dritten Platz landen. Und also nicht. Ansonsten wüsste ich jetzt, glaube ich, nichts. Ich musste gerade mal überlegen, weil ich habe ja heute noch Wrestling Observer, den Podcast, gehört. Aber da war jetzt nichts Entscheidendes. Also es gab jetzt noch, aber das haben wir, glaube ich, schon oft genug jetzt erzählt, gab ja jetzt auch noch diesen Finanz-Conference-Call von Vince McMahon, wo er wirklich dann gesagt hat, dass Firma ordentlich Verluste macht und dass sie jetzt versuchen, durch Kosteneinsparungen das wieder gut auszugleichen. Das heißt, nach WrestleMania, denke ich, wird es wieder große Entlassungswellen geben. Und ja, ansonsten gab es, denke ich, wrestling-technisch keine weiteren News. Jedenfalls nichts, woran ich mich jetzt erinnere. Na denn. FFN. Achso, nee, das darf man so gar nicht sagen. Verwerbung. Ist es was? Ich glaube, das darf man sogar sagen. So, Thomas, du hast jetzt die Möglichkeit, diese Sendung, die fängt jetzt an, sich hier recht langweilig hinzuschleppen, die Sendung mit deinen mit deinem Signature-Worten zu beschließen. Ich finde das gar nicht, dass die sich hinschleppt. Also wir hätten jetzt noch ganz, ganz viel Spaß. Oh, ich könnte dir noch was über And You Will Know Us by the Trail of Dead erzählen. Nee, ich glaube, das will ich jetzt gar nicht wissen, du. Also das ist ein großartiges Album. Das hast du gut ausgesucht, aber... Ich hätte es sonst auch noch selber genommen, aber... Bitte? Ich hätte es sonst auch noch selber genommen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Rede einfach weiter. Ist gut. Aber du hast mir natürlich die falsche Version ausgesucht. Ja, ich habe das heute auch gesehen bei Amazon. Da gibt es noch irgendwie so eine Special Edition, die kostet auch wohl 20 Euro. Aber ich habe dann in der Visions auch nochmal darüber gelesen. Da war ja auch ein großer Artikel über... You will know us by the trail of dead. Und nur deshalb habe ich mir die Zeitung auch überhaupt gekauft. Ja, das ist natürlich sehr sinnvoll. Dann habe ich nochmal gelesen und dann habe ich mir noch die Deluxe Edition gekauft. Weil das ist ganz interessant, weil eigentlich besteht das Album nur aus zwei Stücken. Das erste Stück, also das heißt ja dann Tower of the Dead, dieser Part 1, und dann der Part 2 ist ja dann dieses Strange News from Another World. Das erste Stück ist im Prinzip ein langes 35-Minuten-Stück und haben sie, damit sie es besser auf diesen Download-Börsen verkaufen können, haben sie das in 11 Stücke zerteilt. Und auf dieser Bonus-Edition, da gibt es dann das Stück in dieser Originallänge in 35 Minuten und das zweite Stück geht dann 16 Minuten und das ist eigentlich das Originalalbum. Und das gibt es auf der Deluxe-Edition, deshalb habe ich mir das gekauft. Und da gibt es dann noch ein paar Zusatzstücke. Sehr gutes Album. Das ist auch schön. Großer Kandidat für Album des Jahres bisher, aber ist ja noch Zeit bis dahin. Ja, das ist ein Album, das würde mich dann auch noch interessieren. Ich werde dir das mal im März aufschreiben. So, damit möchten wir die Sendung wirklich beschließen und ich nötige Thomas jetzt dazu, seine Signature Words zu sagen. Welches Buch liest du denn eigentlich gerade? Ja, ich habe momentan nicht so viel gelesen. Ich habe jetzt noch so ein Hörbuch gehört. Ich lese noch immer das, was du mir geschenkt hast. Da, dieses Buch. Du, ich finde, das ist ein sehr gutes Buch, was interessant ist. Noch als ich in Emmen war, Oma sammelt ja dann für mich immer diese diesen Samstagsteil mit Musikkritiken und diesen Sachen aus der Emmener Zeitung. Das lese ich dann immer, wenn ich da bin. Und da war in einer dieser Ausgaben waren auch zwei Buchkritiken. Und da war interessanterweise dieses Buch auch mit dabei. Eine sehr gute Kritik bekommen. Ich bin überrascht, dass selbst so eine kleine Zeitung wie die Emner Zeitung über dieses Buch berichtet. Ja, da muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe ja jetzt dieses EZ-Abo, Digital-Abo, da kann man in so einem Archiv nachgucken. Da müsste ich mal gerade gucken. Da gibt es auch so eine Archivsuche. Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Ist schon ein bisschen länger her, musst du mal gucken, weil ich weiß nicht, wie lange die Emner Zeitung ihr Archiv aufbewahrt. Das Archiv, das geht, glaube ich, über alle Zeiten. So. Ja. Oh. Also als ich damals das Emner Zeitung Abo habe, da konnte man zumindest die vollständigen Ausgaben irgendwie nur die letzten 20 Tage oder so. Ja, das kann man vom Monat, aber ich gucke ja in einer Archivsuche. So, und da habe ich es auch schon gefunden. Da kann man jetzt draufklicken. Und dann habe ich es. Ja. Das ist ein sehr gutes Buch und hat auch eine sehr gute Kritik bekommen. Ja, das werde ich dann mal durchlesen, wenn ich das Buch gelesen habe. Welches Hörbuch hast du denn gehört? Gibt jetzt seit dem 8. und seit dem 1700. Band gibt es ab jetzt alle John Sinclair Hefte auch immer am gleichen Tag als Hörbuch und die erste Ausgabe gab es gratis und ja, sehr, sehr gut und ich freue mich schon auf den Dienstag, wenn es das nächste Hörbuch gibt. Das wird dadurch auch nicht besser, glaube ich. Also mir hat es sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, es wird ein bisschen besser, ja. Wird das da vorgelesen oder wird das gespielt? Nee, es wird natürlich vorgelesen. Es ist eine vollständige Lesung. Und Sehr wer gut. liest das? Ja, ein sehr guter Leser. Ich muss das gerade mal. Hier piept alles und geht alles hoch und so. Gott, oh Gott. Piept alles. Ich. Bei mir kopiert, wollten wir damit nur sagen. Ich werde das mal gerade nachgucken. Das müsste hier irgendwo stehen. Das könnte sein. Nee, hier steht es wahrhaftig nicht. Ich gucke mal ganz schnell im Internet. Wir haben heute so viel Zeit zu verschenken. Die meisten Hörer haben wahrscheinlich schon von einer halben Stunde ausgeschaltet. Das macht ja nichts. Jetzt kommt ja der beste Teil, weil am Ende der Show wollte Mirko ja noch ein Liedchen singen. Klar. Hab ich gehört. Carsten Wilhelm nennt sich der nette Herr. Kenn ich nicht. Guck ich noch mal bei Amazon, ob der noch irgendwas anderes gemacht hat. Hoffentlich irgendein literarisches Meisterwerk, damit ich da Thomas überzeugen kann, dass das gut ist, soweit. Carsten Wilhelm. Oh Gott, oh Gott. Schnitzelfass, Palinskis zweiter Fall. Ja, war super. Laubenleiche. Pastetenlos. Also, das ist die Creme de la Creme der deutschen Kulturszene. Oh Gott, oh Gott. Pastetenlust, Palinskis erster Fall. Wer kennt ihn nicht? Palinski. Wie heißt der Palinski? Ja, wahrhaftig. Nee, ne? Heißt er nicht eigentlich Palimski? Das haben die sich bestimmt verschrieben, ne? Dann, Palim Palimski. Dann gibt's ja noch so ein Hörbuch Mafia-Kind, da ist so eben, da liegt hier irgendwie so ein Kleinkind auf dem Cover irgendwie halbtot rum. Ach, sehen wir mal hier. Man kann die Hörbücher auch bei Amazon bestellen. Nee, aber nee, das wird doch. Dann wahrscheinlich auf Audible umgeleitet. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Okay, doch nicht. Hast du denn auch mal wieder was Neues für deinen E-Book-Reader gekauft? Nee. Habe ich noch nicht wieder. In letzter Zeit auch nicht. Ich habe noch so ein ja, paar doch. Liegen, doch, wahrhaftig. Doch, wahrhaftig. Ich hab mir einen Jerry Cotton Band, den letzten vor dem Jubiläum, gekauft. Ich habe den allerdings noch nicht auf dem E-Book-Reader. Ich habe den bisher nur hier auf dem Notebook. Du liest aber im Moment wirklich nur irgendwie so Trivialschrott. Nee, es ist ja kein Trivialschrott. Du musst ein bisschen darauf achten, dass du dir nicht vollkommen deine Sprache verdirbst. Ja, das ist ja kein Trivialschrott. Also Jerry Cotton und John Sinclair sind in der Tat Trivialschrott. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Thomas, möchtest du jetzt die Sendung beschließen? Palim.